haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Mord nach Plan. Die Kassette kam mit der Post. Eine Frauenstimme forderte mich auf, den Bus zu besteigen und in den Wald am südlichen Stadtrand zu fahren. Da der Kassette ein Hunderter beigelegt war und ich nichts Besseres zu tun hatte, tat ich der Frau den Gefallen. Es war ein wolkenverhangener Frühlingstag. Am Waldrand traf ich auf eine wandelnde Vogelscheuche. Sind Sie auch schon hier, Maloney? Hat sich der Leichengeruch schon bis in Ihr Büro ausgebreitet? Was denn für eine Leiche? Sind wieder ein paar Rehe, die Sie erblickt haben, vor Schreck gestorben? Schön wär's ja, Maloney. Also nichts gegen Rehe, aber ein Rehschnitzel wäre mir lieber als das, was da hinten im Wald liegt. Was denn? Ein Försterschnitzel? Der Mann heißt Fritz Walder. 25 Jahre alt, Grafiker von Beruf. Er wurde von hinten erschossen. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Was Sie nicht sagen. Und wer hat ihn hinterhalten? Das wissen wir noch nicht. Ein Spaziergänger hat die Leiche gefunden. Der Spaziergänger hat übrigens vor 23 Jahren schon einmal eine Leiche gefunden. Das ist statistisch gesehen eine Sensation. Der Mann müsste Lotto spielen bei seinem Glück. Wieso? Gewinnt man da neuerdings Leichen? Nein, aber das ist doch alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wussten Sie, dass es total unwahrscheinlich ist, dass man irgendwann in seinem Leben 6 richtige Leichen hat? Er erzählte mir von seinen Glückszahlen, die ihm angeblich eine Wahrsagerin verraten hatte. Ich überlegte, was wohl die Glückszahlen von Fritz Walder waren und ob sie ihm bis zu seinem gewaltsamen Tod etwas bedeuteten. Die Polizei ließ mich nicht bis zur Leiche vordringen. Dafür erfuhr ich die Adresse des Toten. Ich überließ es der Polizei, die Angehörigen zu informieren und traf mich erst am nächsten Morgen mit der Mutter des Toten. Der erste Schock ist zwar vorbei, aber was heißt das schon? Ich kann es einfach nicht fassen. Ein Unfall, ja, das kann vorkommen. Mein Sohn fuhr gerne Auto, auch schneller als erlaubt. Aber wer rechnet schon mit einem Mord? Das ist furchtbar. Sie haben keine Ahnung, wer der Täter sein könnte. Nein. Die Polizei sagt, dass es so aussah, wie wenn man meinen Sohn in einen Hinterhalt gelockt hätte. Aber wer sollte das tun? Organisiertes Verbrechen. Hatte Ihr Sohn mit Drogen zu tun? Fritz und Drogen? Nein, undenkbar. Nie hat er sich mit kriminellen Elementen abgegeben. Er war Pazifist. Hatte einmal in der Woche unentgeltlich ein Behindertentaxi gefahren. Fritz wollte eine bessere Welt. War er politisch radikal? Sympathisierte er mit einer Partei? Nein, nein, Politik interessierte ihn nicht besonders. Er sagte, ändern muss sich jeder selber. Erst dann ändert sich die Welt. Dank Fritz habe ich begonnen, Altglas zu sammeln. Ich habe den ganzen Keller voll mit Flaschen. Möchten Sie mal sehen? Danke, danke. Aber ich würde Ihnen lieber eine Kassette vorspielen. Wieso machen Sie Musik? Ich hoffe nicht zu laute Musik. Ich mag am liebsten leichte Klassik. Mozart und etwas Bach. Ich nickte bloß und zeigte ihr die Kassette. Sie schob sie in eine gefräßige Stereoanlage, die neben Schallplatten und CDs auch Kassetten schluckte. Wir lauschten der Stimme auf dem Band. Nehmen Sie den Bus Nummer 33 bis zur Endstation. Gehen Sie dann bis zum Waldrand. Schauen Sie sich im Wald um. Und denken Sie daran, es gibt Täter, die auch nur Opfer sind. Erkennen Sie die Stimme? Nein. Weshalb hat sie die Kassette an Sie geschickt und nicht an die Polizei? Darüber habe ich lange gerätselt. Ich glaube, ich kenne die Frau. Haben Sie für sie gearbeitet? Nein, aber sie wollte eine Auskunft von mir, telefonisch. Vor etwa 3 Monaten. Was war das für eine Auskunft? Sie wollte wissen, ob ich eine Waffe besorgen könnte. Dann ist sie also doch die Mörderin. Weshalb haben Sie sie nicht davon abgehalten? Ich habe ihr gesagt, dass ich so etwas nicht mache. Darauf hängte sie den Hörer ein. Ich habe bis gestern nichts mehr von ihr gehört. Ist das eine Verrückte? Vielleicht hat sie meinen Sohn wahllos niedergeschossen. Was hatte ihr Sohn in dem Wald zu suchen? Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß Katja etwas davon. Sie wohnte mit Fritz zusammen, eine WG aus Kostengründen. Fritz hat nicht gut verdient als Grafiker. Für die Werbung arbeitete er nicht, aus Prinzip nicht. Sie gab mir die Adresse ihres ermordeten Sohnes. Es war ein grünes, langgezogenes Haus, das zu einer ganzen Siedlung ähnlicher Häuser gehörte. Vermutlich gehörte das alles einer Wohnbaugenossenschaft. Die Wohnpartnerin des toten Fritz Walder reagierte erstaunlich gelassen auf den Tod ihres Mitbewohners. Wenn die Zeit reif ist, muss jeder gehen. Ist alles vorbestimmt. Ich glaube, Fritz hat gespürt, dass seine Zeit gekommen ist. Interessant. Woran haben Sie das gemerkt? Er hat sich nicht mehr regelmäßig rasiert. Tatsächlich. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass man demnächst dran glauben muss. Er ließ sich gehen, war nervös und fahrig. Es stimmte einfach etwas nicht mehr mit seinem Zentrum. Er verlor die Balance. Und wer die Balance verliert, verliert auch sein Leben. Früher oder später. Bei ihm war das eher früher der Fall. Ihre Seiltanztheorie in Ehren, aber Fritz Walder wurde ermordet. Er hat seinen Tod nicht gesucht. Woher wollen Sie das wissen? Täter suchen sich Opfer, Opfer suchen sich Täter. Tja, und so hat man für alles eine Erklärung bereit und braucht sich nicht mehr zu fürchten, wenn die Ungewissheit nachts ins Nachthemd schleicht. Bei mir schleicht nichts ins Nachthemd. Ich schlafe nackt. Aha. Wer sich dem Leben stellt, braucht nichts zu befürchten. Auch nachts nicht. Toll, haben Sie das gesagt. Darf ich mir sein Zimmer ansehen? Sie dürfen sich auch mein Zimmer ansehen. Ist spannender. Sein Zimmer wurde schon durchwühlt. In meinem könnten Sie noch überraschende Dinge finden. Was denn zum Beispiel? Lass dich überraschen. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich ihr Zimmer betreten durfte. Sie sah lecker aus. Wir vergnügten uns während fast 2 Stunden. Dann sprang sie auf und sagte, sie müsse zur Arbeit. Schon seltsam. Aber immer wenn ich mit dem Tod konfrontiert werde, bekomme ich wahnsinnig Lust auf Sex. Vielleicht bin ich morbid oder sogar nekrophil. Also ganz tot bin ich noch nicht. Das habe ich bemerkt. Wusstest du, dass der liebe Fritz ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau hatte? Klingt gut. Wer ist der gehörnte Ehemann? Estermann heißt er. Arbeitet bei einer Versicherung. Er hat ein paar Mal hier angerufen und Fritz gedroht. Hast du das der Polizei erzählt? Nein. Die haben auch nicht danach gefragt. Das habe ich auch nicht. War auch nicht nötig. Einem Mann, mit dem ich geschlafen habe, erzähle ich alles. Oder wenigstens fast. Alles. Jetzt muss ich duschen und mich anziehen. Und du solltest das auch tun. Oder möchtest du, dass dich mein Freund in meinem Bett überrascht? Tatsächlich wurde sie eine halbe Stunde später von einem braungebrannten Mann mit dämlichem Dauergrinsen abgeholt. Ich ging ebenfalls und wartete, bis Herr Estermann Feierabend hatte. Es dauerte gut 2 Stunden, die ich in einer kleinen Bar neben einem alten Piano und 2 noch älteren Säufern verbrachte. Der gehörnte Ehemann lächelte, als ich ihm vom Mord an Fritz Walder erzählte. Er bot mir Platz auf einem Ledersofa an, auf der sich bereits eine Katze räkelte. Als ich mich hinsetzte, setzte sich die Katze auf, sprang auf den Boden und schnurrte um meine Beine. Estermann breitete seine Arme aus. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin unschuldig. Das sagen alle. Weshalb sollte ich Walder umbringen? Er und meine Frau, das war eine Episode, mir nicht. Sie haben ihn bedroht. Na und? Wer bellt, beißt nicht. Ich hatte nie vor, ihm tatsächlich etwas anzutun, nur etwas Angst einjagen wollte ich ihm. Und es hat genützt. Er hat seinen Schwanz eingezogen, wörtlich sozusagen. Meine Frau mag keine Feiglinge. Haben Sie sich mit ihm getroffen? Ja, und ich habe ihm Geld gegeben. Wozu? Sozusagen als Entschädigung. 20.000 Bar auf die Hand, damit er meine Frau nie wieder sieht. Regeln Sie Ihr Liebesleben immer mit der Brieftasche? Nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin nicht romantisch veranlagt. Ich betrachte das Leben streng als Kosten-Nutzen-Rechnung. Entscheidend ist nur, was am Schluss unter dem Strich bleibt. Dem Mann hatte man vermutlich anstelle eines Herzschrittmachers einen Taschenrechner eingebaut. Seine Frau war im Fitnessclub. Ich besuchte sie und machte mit ihr eine Fahrt in der S-Bahn. Sie war traurig über den Tod ihres ehemaligen Geliebten. Er war so romantisch. Er glaubte daran, dass wenn jeder Einzelne sich Mühe gibt, die ganze Welt besser wird. Er konnte richtig schwärmen, umwerfend. Nur wenigstens am Anfang. Später ging mir das ziemlich schnell auf den Keks. Männer wie er sind keine längerfristige Perspektive. Waren Sie nicht enttäuscht, als er Sie fallen ließ? Er ließ mich nicht fallen. Wir trennten uns, sahen uns nicht wieder. Ach so, jetzt verstehe ich. Mein Mann geht davon aus, dass er sich die Trennung mit den 20.000 erkauft hat. Mein Mann hat keine Ahnung von Leidenschaft. Fritz und ich haben uns das Geld geteilt und uns in teuren Hotels getroffen. Haben Sie schon einmal in einer Suite gewohnt? Ist toll. Na, wenigstens die ersten zwei, drei Mal. Dann haben Sie Ihren Mann hereingelegt? Anfangs ja. Aber ironischerweise führte das Geld dann tatsächlich dazu, dass Fritz und ich uns auseinanderlebten. Fritz entdeckte eine andere Seite von sich. Eine Seite, die den Luxus liebte. Das beunruhigte ihn. Naja, das Problem war, dass er plötzlich impotent wurde. Ich war für ihn und seine Lebensanschauung eine Gefahr geworden. So erkläre ich mir das heute. Ja, es war eine gute Zeit, aber sie ist vorbei. Tut mir leid um Fritz. Trauen Sie Ihrem Mann einen Mord zu? Nein, Mord hat zu viel mit Gefühlen zu tun. Mein Mann ist etwa so gefühlvoll wie eine Salatschleuder. Dass er Fritz bedroht hatte, das war kein Ausbruch von Hass. Er wollte nur, dass alles wieder so wird, wie es vorher war. Mein Mann fühlt sich durch Veränderungen irritiert. Nein, mein Mann ist kein Mörder. Wenn er jemanden umbringt, dann höchstens sich selber. Aber das merkt er nicht mal. In meinem Büro ordnete ich meine Notizen. Ich wollte mich gerade ein wenig unter den Schreibtisch legen, als das Telefon klingelte. Die Polizei hatte in einem Waldstück im Norden der Stadt eine weitere Leiche gefunden. Es regnete, als ich am Tatort eintraf. Nicht, dass ich Sie für unentbehrlich halte, Maloney, aber es scheint mir, als würden die beiden Morde gewisse Parallelen aufweisen. Wieder von hinten erschossen. Wieder ein junger Mann. Nein, eine junge Frau. Fast gleich alt wie Fritz Walder. Soweit wir das abgeklärt haben, hat die Frau keine Verwandten mehr. Sie ist arbeitslos, lebte von der Fürsorge. Kannten sich die beiden? Unsere Ermittlungen laufen, Maloney. Weshalb haben Sie uns nichts von der Kassette erzählt? Hat Frau Walder geplaudert? Es ist Ihre verdammte Bürgerpflicht, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen, Maloney. Ich wollte Sie nicht unnötig verwirren. Wir verwirren mich nicht, Maloney. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Kochbutter hat es keine mehr gehabt. Vielleicht geht auch eingesottene Butter. Wie komme ich jetzt auf Butter? Haben Sie etwas gesagt, Maloney? Ah, ich muss nämlich noch einkaufen. Butter oder Butter? Was meinen Sie? Welches ist die bessere Margarine? Ich schob ihm die Kassette in die Manteltasche. Er grunzte nur und fragte mich nach einem Rezept für einen Kartoffelgratin. Vermutlich verwechselte er mich mit seiner Frau oder seiner Mutter. Mir sollte es recht sein. Ich notierte mir den Namen der zweiten Leiche und ging zurück in mein Büro. Frau Walder saß auf einem Ledersofa und nippte an einem Tee. Sie versuchte, sich an jene Zeit zu erinnern, als ihr Fritz noch bei ihr wohnte und mit der Nachbarstochter eine erste Liebesaffäre hatte. Das konnte nicht gut gehen. Die beiden waren total verschieden. Fritz, der sanfte Romantiker, und Andrea, die forsche Draufgängerin. Andrea machte sich keine Gedanken, die über den Tag hinausgingen. Fritz dachte Tag ein, Tag aus an die kommenden Generationen, an die Umwelt und so. Andrea war unbekümmert. Wann waren die beiden zusammen? Vor 5 Jahren. Sie trennten sich nach einem halben Jahr. Fritz hat mir nie erzählt, weshalb genau. Es muss etwas vorgefallen sein zwischen den beiden. Etwas, das die beiden Morde erklärt. Was könnte das sein? 5 Jahre sind eine lange Zeit. Die beiden hatten keinen Kontakt mehr. Kaum jemand wusste, dass die beiden einmal ineinander verliebt waren. Wir überlegten eine Weile, fanden aber keine plausible Erklärung für den seltsamen Doppelmord. Den Rest des Tages verbrachte ich in meinem Büro mit einigen unergiebigen, aber langatmigen Telefonaten. Es war gegen 18 Uhr, als sie mein Büro betrat. Ich erkannte ihre Stimme sofort wieder. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie einen anonymen Hinweis auf den Tatort erhalten haben. Sie sind gut. Der Hinweis stammt von Ihnen. Ich wusste nicht, dass es ein Hinweis war. Ich dachte, es sei bloß Teil eines Hörspiels. Wie bitte? Ein Bekannter von mir wollte, dass ich ihm die Kassette bespreche. Ich lebe in Kanada, war für einige Tage hier. Eine Grippe hat verhindert, dass ich schon letzte Woche wieder abreiste. Sonst hätte ich nie etwas von dem Mord erfahren. Wie heißt Ihr Bekannter? Er wollte auch, dass ich ihm eine Pistole besorge. Das war vor etwa 3 Monaten. Ich war geschäftlich in der Stadt. Er sagte, ruf den Detektiv an und frag ihn, ob er eine Pistole besorgen könne. Es gibt einfachere Wege, sich eine Waffe zu besorgen. Allerdings, ich habe ihm eine besorgt. Das war ein Fehler. Er wollte sie nur, weil er Angst hatte. Er lebt draußen auf dem Land, es wird viel eingebrochen. Ich hätte nie geglaubt, dass er die Waffe benutzt. Er hat keine Einbrecher ermordet. Nein, ich habe mich mitschuldig gemacht am Tod des jungen Mannes. Und der jungen Frau. Eine Frau? Davon weiß ich nichts. Ich erzählte ihr von Andrea. Sie hörte aufmerksam zu und fuhr mich schließlich mit ihrem Wagen zu dem Haus, in dem der Mörder lebte. Er öffnete auf unser Klingeln und zeigte mir freundlich den Weg ins Wohnzimmer. Sie kommen spät. Zu spät. Sie haben mich nicht kommen lassen. Oh doch. Es tut mir leid, Claudia. Ich dachte, dass mich jemand davon abhalten würde. Ich sagte mir, wenn ich ein Zeichen gebe und niemand das Zeichen wahrnehmen will, dann muss ich es einfach tun. Du bist übergeschnappt. Nein, ich habe schlecht geträumt. Sie haben schlecht geträumt und deshalb 2 Menschen umgebracht? Ich träume seit 5 Jahren schlecht. Jede Nacht. Manchmal auch tagsüber. Plötzlich sind die Bilder da. Der Horror. Die Schmerzen. Wovon redest du? Von dem Unfall? Ja, er hatte einen Unfall. Vor 5 Jahren. Sie haben mich über den Haufen gefahren. Einfach liegen lassen. Das, was Sie jetzt sehen, das ist die Kunst einiger Ärzte. Dutzende von Operationen hat es gebraucht, damit ich wieder einigermaßen gehen kann. Ich lag im Koma, konnte danach nicht mehr sprechen. Alles musste ich neu lernen, jahrelang. Geblieben sind die Schmerzen. Und die Träume. Fritz und Andrea haben Sie angefahren und Fahrerflucht begangen? Vor einem halben Jahr erwachte ich mitten in der Nacht. Wissen Sie, was ich geträumt hatte? Natürlich. Die Bilder vom Unfall, aber diesmal war etwas anders. Ich sah etwas, was ich nie zuvor gesehen hatte. Ganz deutlich sah ich es. Die Autonummer, die verdammte Nummer. Ich sah sie ganz deutlich. Es war keine Kunst herauszufinden, wer den Wagen steuerte und wer auf dem Beifahrersitz saß. Ein Anruf genügt, die Frau gab mir brav Auskunft, ich wusste, was zu tun war. Sie gab zu, den Unfall verursacht zu haben? Nein, sie gab zu, zusammen mit Fritz Walder damals oft herumgefahren zu sein. Wissen Sie, ich wusste, dass es 2 waren. Ich sah jemanden auf dem Beifahrersitz. Die Nummer erschien mir aber erst im Traum. Du hast die Morde geplant. Du bist übergeschnappt. Nein. Es war eine Notwendigkeit. Die Nachforschungen ergaben, dass Fritz Walder und seine Andrea in jener fraglichen Nacht nicht mit ihrem Wagen unterwegs waren, sondern bei einem Open-Air-Konzert kampierten. Alles deutete darauf hin, dass der Mann die falsche Autonummer geträumt hatte. Der Mann flüchtete sich in seine Verstörtheit und schnappte vollends über. Ich wusste nicht, ob ich ihm das übel nehmen sollte. So geht das.